Also, ich bin jetzt immer nicht da, wenn ich für die Abtoilette von der Natur verabschiede. Aber ich bin nicht mehr so hier. In die Gesundheit seiner Bürger zu gucken, dass der Staat verschiedene gesetzliche Maßnahmen, die in der Missbrauch des Genussmittels tragen. Dazu gehört das Rauchverbot von Arbeitsplätzen, die Einrichtung von Missbrauchsanstalten. Besser als das Befolgen gesetzlicher Anordnungen ist jedoch durch das bewusste Handeln. Die freiwillige Übereinkunft der Arbeitsräume oder auch der Sammlungen ist nicht zu erreichen. So etwas tut, dass die Kinder bei sich zu warten. Wenn man sich das gehört, die Hilfe, die Hilfe, die Hilfe, die der Motorradfahrer ist der gleiche am Unfall ausgekommen. Eine halbe Stunde vorher liegt dieser junge Mann in das Haus in den Rücken gebissen, als es ihm mahnte, dass Trunkenheit an der Steuer oder der Welt nur wesentliche Kürzen sind. In den großen Korn sind zwei Töße, das ist keine Sache, da bin ich erstmal so richtig gut. Jedoch, 300 Verkehrstote, Tausende von Verletzten, Millionen hohe Verluste an nationalen Einkommen stellen eine traurige Bilanz des Alkoholismus dar. Die Hemmungen abbaut, ohne Hemmungslos zu machen. Aber die Erfolgsbereich einen Blutalkoholspiegel von 0,1 bis 0,2 Promille, der eine Abbauzeit von mindestens 1 bis 2 Stunden erfordert. Also, jedes weitere Glas wird es gefunden. Dass fast alle Organisationen unseres Körpers durch den Alkohol beeinflusst werden, geht hier an die Geschichte. Das Verdauungssystem, Robotismus, das Gefäßsystem, Fakultismus, die Leber baut sich ab, durch die Niere schaltet die Abbauprodukte aus. Die Hauptauge der Hüfte sind jedoch das Gehirn und das Nervensystem. Je nach der Trinkmenge verändert sich dabei der Bewusstseinszustand. Von Erkennung und Euphorie, Rauschzuständen mit Gleichgewicht und Tonusstörungen, bis hin zu schwerer, lebensgefährdender Bewusstseinszustand. Auch das ist Alkoholmissbrauch. Arbeitsgesetz und Arbeitsschutzverordnung fordern alle Sachkundigen dazu auf, während der Arbeitszeit und in den Pausen keinen Alkohol zu trinken. Eine halbe Liter Bier in der Frühstücksbrauche reichen aus, um die Aufmerksamkeit und Funktionalisierung dieser Bauarbeiter erheblich anzuhalten. Viele schwere, sogar tödliche Arbeitsunfälle wurden hierdurch schon geschützt. Die Jugendlichen auf unserem Weg sind deshalb gut beraten, wenn sie ihren Durst nicht brauchen, dann nicht machen. Die Regel ist, wir könnten doch auch kein 20 Jahre erwachsen sein. Ja, Alkohol wirkt und kommt nach Leistung und fördert Unbedachtsamkeit. Was anscheinend so harmlos wie hier anfängt, endet oft nicht in Angelegenheiten. Raubihaftes Verlangen, Körperverletzungen, Angriffe, unbefugtes Verlusten von Straftatfolgen sind typische Straftaten, die überwiegend unter Alkoholeinfluss begangen werden. Alkohol fördert oft den Überweg der sexuellen Angriffe. Unglückliche, nur aus einem alkoholisierten Zustand entspringende Zufallsliebe kann für beide Fachleuten glücklich sein. So werden zum Beispiel 60-70% aller Geschlechtskrankheiten zum angetriebenen Zustand verfolgen. Ehekrankheiten. Wer als Verrückung des Familienlebens nur noch das komplette Kontrollen wird. Bei 20-25% der Ehepersonen ist von der Ehefrau übermäßige Alkoholgenüsse mangelt als Präsentiert angegeben. Diese chronische Runde von Jugendlichen zeigt, dass nicht große Mengen von Alkohol das Stimmungsbarometer steigen lassen. Gemeinsame Unterhaltung ist möglich, eine anerkennende, gemütliche Umgebung gegen eine viel bessere Grundlage zu erreichen. Auch die Freude an der Bewegung, das ist auch die ganze Messe, an jedem Wettkampf und jedem Alkohol. Verantwortung zu Bewusstsein gegenüber der eigenen Gesundheit, weil sie jeden vernünftigen Menschen dazu führen, dass genügend Alkohol möglichst